SWR 2 Wissen. Lachgehirne daran schauen, süder Leib, skaumer Bier, Tauner. Hochkreuze und Heiligtümer. Keltisches Christentum heute. Eine Sendung von Markus Backenecker. Wer nach Iona kommt, das zur Kette der inneren Hebriden gehört, hat eine abwechslungsreiche Reise hinter sich. Von dem kleinen Städtchen Oban an der Westküste Schottlands aus bringt eine moderne Fähre Reisende in einer knappen Stunde auf die Insel Mull. Vom Dorf Craignure aus geht es weiter westwärts. Mit traumwandlerischer Sicherheit steuert der Fahrer den Linienbus über sehr enge, einspurige Straßen. Immer wieder hält er in Ausweichbuchten, um Gegenverkehr und Überholer vorbeizulassen. Die gut einstündige Fahrt geht durch imposante Schluchten, die von kahlen Berghängen eingerahmt sind, vorbei an zahllosen Schafherden. Die trägen Tiere blinzeln in die Sonne und sind manchmal nur durch kräftiges Hupen dazu zu bringen, die Straße freizumachen. Häuser sind hier selten zu sehen, Menschen noch seltener. Schließlich erreicht der Bus sein Ziel, den winzigen Ort Finneford. Nur ein dünner Streifen Wasser, der Sound of Iona, trennt die Reisenden noch von der gerade mal 6 Kilometer langen und 2 Kilometer breiten gleichnamigen Insel. In Finneford wird Fisch angelandet. Möwen kreisen und fordern lautstark ihren Anteil. Auch ein Austernfischer ist nicht weit. Nach wenigen Minuten Überfahrt läuft die winzige Fähre in den Hafen von Iona ein. Der erste Eindruck wird von der weithin sichtbaren Abtei geprägt, die an der Ostküste thront. Ziemlich unsanft rammt die Fähre die keilförmig ins Wasser ragende Pier und entlässt ihre Menschenfracht auf die Insel. Meist weht ein kalter und starker Wind hier. Die Hügel sind kahl. Bäume kann man an einer Hand abzählen. Die Touristen besuchen bald eines der Andenkenlädchen oder sie machen sich auf den Weg zur Abtei. Die ist bis heute ein Anziehungspunkt für Menschen, die fasziniert sind von der Magie dieses Ortes. 150.000 kommen jedes Jahr. Gefragt nach dem Warum, nach dem Grund ihrer Reise, fällt oft das Wort keltisch. Aber was meinen sie damit? Die augenscheinlichste Assoziation sind die endlos verschlungenen Muster, die alle erdenklichen Souvenirs ziehen. Sie verweisen auf Strukturen, die bei genauem Hinsehen auch auf den alten Hochkreuzen vor der Abtei zu entdecken sind. Nachschöpfungen aus einer über 1000 Jahre zurückliegenden Vergangenheit. Jedenfalls ist die Faszination des ursprünglich Keltischen ungebrochen, zumal ganz offensichtlich Verbindungen bestehen zwischen keltischer Spiritualität und christlichen Glaubensinhalten. Ein Blick zurück. Im Jahre 563 kam der Mönch Columban aus der irischen Provinz Donegal auf die Insel Iona. Über seine Beweggründe ist viel spekuliert worden. Als Mitglied einer einflussreichen Adelsfamilie soll er sich geweigert haben, eine von ihm angefertigte Abschrift einer wertvollen Handschrift zurückzugeben. Deshalb kam es 561 zur Schlacht von Caldrain. Danach soll Columban aus Irland verbannt worden sein. Der römisch-angelsächsische Geschichtsschreiber Beda Venerabilis nimmt an, dass er Iona von einem Piktenkönig als Geschenk erhielt. Mitarbeiter von Historic Scotland, einer regierungsnahen Behörde, die für die Erhaltung des Klosters zuständig ist, fanden jedenfalls Anzeichen dafür, dass die Insel zu diesem Zeitpunkt bereits bewohnt war und etwa 500 Menschen der naturverbundenen Druidenreligion anhingen. Mit seinen Gefolgsleuten gründete Columban ein Kloster, das sich bald zu einem kulturellen und spirituellen Zentrum entwickelte. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass das weltberühmte Book of Kells, ein farbenprächtiges Evangeliar, auf Iona begonnen, später aber aus Furcht vor brandschatzenden Wikingern nach Irland gebracht wurde. Von den ursprünglichen Bauwerken ist kaum mehr als der Wall zu erahnen, der die Klosteranlage von der Umgebung abtrennte. Die Abtei, die man besichtigen kann, wurde von Benediktinern gegründet, die hier im 13. Jahrhundert ansässig waren. Heute wohnen und arbeiten dort Mitarbeiter der Ayana Community, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen aus aller Welt bei deren Suche nach spiritueller Erneuerung zu begleiten und nach Möglichkeiten zu suchen, christliche Überzeugung mit sozialem Engagement zu verbinden. Im Laufe der Zeit ist viel hinzugedichtet worden zu den spärlichen Fakten, die die Forschung über Columban und sein Leben erbracht hat. Columban, von der Kirche heilig gesprochen, war schließlich auch ein Vorbild für die Gläubigen. Deshalb schien es Geschichtsschreibern legitim, seinen Lebenslauf entsprechend auszuschmücken und mit Anekdoten anzureichern. Für Kathy Galloway, die die Ayana Community leitet, ist es wichtig, Fakten von Fiktion zu trennen. There are many stories, many legends and myths about Columba. Es gibt so viele Geschichten und Mythen über Columban, aber die Realität ist wahrscheinlich, dass dieser Teil Schottlands den Menschen aus Irland wohl bekannt war, besonders den Leuten aus Donegal, weil es bis dahin ja nicht weit ist. Und dieser Teil von Schottland war unter dem Namen Dal Riada bekannt. Aber Schottland bekam seinen Namen von denen, die aus Irland hierher kamen und die, das ist ziemlich verwirrend, Skoten waren. Eventually the whole of Scotland took its name from the people who came from Ireland, who were rather confusingly called the Scots. Also ich denke, es ist möglich, dass es schon Familien- oder Stammesbeziehungen zu diesem Teil der Erde gab. Und als er ankam, fand er wahrscheinlich Leute, die nicht so verschieden von den Iren waren, die er kannte, außer dass sie vielleicht keine Christen waren. Dieser Teil von Schottland und Iona waren vor Columban schon viele Jahrhunderte bewohnt. Scotland and Iona has been populated for many centuries before Columba. And soweit wir wissen, folgten die Menschen einer älteren Religion. Aber da gab es viele Dinge, die wir in heutigen Religionen auch finden. Heilige Menschen, besondere Orte, Schamanen und Druiden. Aber die Leute waren im Grunde genommen die gleichen. Kelten, die durch die See voneinander getrennt waren. Und diejenigen auf dieser Seite folgten einer älteren Religion, genau wie die in Irland, bevor das Christentum dorthin kam. And those on this side of the Irish Sea following an older religion as people in Ireland had before. Martin Grashoff ist Pfarrer der Methodistischen Kirche der Niederlande und lebt seit 2 Jahren auf Ayana. Zuerst war er mitverantwortlich für die Programmangebote an die Gäste der Abtei. Später arbeitete er in der Verwaltung. Für ihn ist klar, dass es Columban gelang, vorhandene Traditionen auf der Insel zu verbinden mit dem, was das Christentum anzubieten hatte. Die Missionsmethode Columbans war offenbar der vieler Missionare des 19. und 20. Jahrhunderts um einiges voraus. What Columba brought was actually the Irish Church. That's where he came from. Was Columban mitbrachte, war die irische Kirche. Da kam er her. Aus einer Kirche, die sich eher auf Abteien gründet als auf geografische Diözesen. Sie ist entlang der Stammes- und Familienlinien organisiert und nicht entlang einer Hierarchie oder wie wir eine Stadt organisieren. Sie war familienbasiert, stammesbasiert sozusagen. Das brachte er mit. Und er konnte es mitbringen, weil so etwas Ähnliches schon da war. Ich glaube nicht, dass er in eine total heidnische Welt kam. Es gab eine Art Christentum, aber er hätte es ohne Zweifel als Ketzerei bezeichnet. Es war dieselbe Situation, als in späteren Jahrhunderten irische oder schottische oder nordenglische Missionare nach Deutschland oder den Niederlanden kamen. Sie fanden dort nicht germanische Heiden, sondern arianische Germanen, was nach Ansicht der katholischen Kirche ein Irrglaube war. Also mussten sie eher zum orthodoxen Christentum bekehrt werden, als zu einem total neuen christlichen Glauben. Und das Besondere an der irischen Kirche, die Columban in Iona einführte, war, dass der christliche Glaube sehr in die keltische Welt und die keltische Kultur eingebettet war. Sie betteten das in eine keltische und sogenannte heidnische Kultur ein. Und diese Mixtur, diese starke Mixtur war es, die Columban nach Iona brachte. Diese starke Mixtur wurde von den Mönchen auf die umliegenden Inseln und aufs schottische Festland getragen. Ob Pikten und Skoten vorher schon Kontakt zum Christentum hatten, ist unklar. Offenbar schafften es Columban und seine Helfer aber, die vorgefundenen Glaubensinhalte mit dem Christentum zu verbinden. Philip Newell, Autor zahlreicher Bücher zum Thema keltisches Christentum, hat vor einigen Jahren die Abtei auf Iona geleitet. Er beschreibt, wie die christliche Religion sich nahtlos an die Tradition der Druiden anschloss. Für ihn haben beide dieselbe Wurzel. I think there were features of the pre-Christian Celtic world that Ich denke, es gab in der keltischen Welt eine Art Offenheit oder Akzeptanz für die Botschaft von Jesus Christus durch die keltisch-christliche Mission. Columban zum Beispiel verweist auf Christus als seinen Druiden. Er benutzt also die Sprache der alten Tradition, um auf das neue Predigen von Christus zu verweisen. Weit entfernt davon, Christus als Erfüllung des Alten Testaments oder einer alten Weisheit zu bezeichnen. Also die Erwartung war, dass Christus uns tiefer in die Weisheit anderer Traditionen führen würde. Dass in Christus eher eine Quelle der Weisheit zum Tragen kommt, als dass er eine zweite Wahrheit im Gegensatz zur Wahrheit anderer Traditionen verkörpert. Und ich denke, der andere Aspekt der keltisch-christlichen Tradition war die Betonung der Schöpfung und die Heiligkeit der Schöpfung. Es scheint, dass in der vorchristlichen keltischen Welt ein starker Bezug zur Schöpfung und zu Mond und Sonne bestanden hat. Und das Bewusstsein, dass die Heiligkeit der Erde durch heilige Quellen und heilige Eichenhaine unterstrichen wird. Dies wurde durch die christlich-keltische Mission bestätigt und nicht geleugnet oder zerstört. These were affirmed by the Celtic Christian mission instead of being denounced or destroyed. Es gibt in der Tat archäologische Hinweise, dass Orte, die für die heidnische Bevölkerung große Bedeutung hatten, zum Beispiel die von Newell angesprochenen Quellen oder auch Friedhöfe, von den Missionaren mit neuer Bedeutung versehen wurden. So wurden oft in heidnischen Heiligtümern christliche Kirchen oder Altäre errichtet. Diese Orte wurden mit Hochkreuzen besonders gekennzeichnet, um die erfolgte Adaption ins Christentum zu bezeugen. In den folgenden Jahren und auch nach Columbans Tod im Jahre 597 breitete sich die neue keltische Kirche nach Osten aus und erreichte schließlich mit der Gründung des Klosters Lindisfarne auf der Insel Holy Island die englische Ostküste. Es gibt entlang der angenommenen Missionierungsrouten Säulen und Platten, in die eine spezielle Kreuzform eingeritzt war. Diese wurde auch in christlichen Siedlungen gefunden, die gesichert auf frühe Mönche aus Iona zurückgehen. Außerdem weisen einige der auf dem Festland gefundenen Teile von Hochkreuzen eine signifikante Ähnlichkeit mit denen auf Iona auf. Des Weiteren gibt es in diesem Gebiet eine große Anzahl von Ortsnamen, die mit der Silbe kill beginnen oder enden. Diese stammt vom lateinischen cella für Kapelle. Nach Erkenntnissen von Historic Scotland hatten die Missionare einen Bischofsstab im Gepäck, des Weiteren eine Bibel, aber auch eine Handglocke und möglicherweise sogar einen transportablen Altar. Das wichtigste Medium der Mönche aus Iona war natürlich die Predigt, die sie auf Gälisch hielten. Der Zusammenhang zwischen den Begriffen keltisch und gälisch ist ein sprachhistorischer. Die Sprache der Kelten wird gemeinhin unterteilt in P- und Q-keltisch, wobei das Q-keltisch identisch ist mit den Vorläufern des schottischen Gälisch und dem irischen Gälisch, also der Sprache, die Columban mit nach Iona brachte. Die Pikten auf einigen der umliegenden Inseln und auf dem Festland sprachen jedoch P-keltisch. Somit waren die Missionare auf Übersetzer angewiesen. Es dauerte noch etwa 300 Jahre, bis die Grenze zwischen den beiden Versionen keltischer Sprache langsam verwischte. Bis heute umweht den Klang der gälischen Sprache für Touristen ein Hauch unverfälschter Ursprünglichkeit. Die Zahl der Menschen auf den Hebrideninseln, die noch gälisch sprechen oder schreiben, schrumpft ständig. Unter den Heranwachsenden gilt sie als unmodern und hinterwäldlerisch. Zu den 70.000 Menschen, die die Sprache noch beherrschen und pflegen, gehört Morrick McNeil, die von der Insel Barra stammt und nun auf Iona lebt. Für sie ist Gälisch ein wichtiger Teil ihrer Glaubensidentität. Gaelic is very important to me and I can't distinguish the language from my religion. Gälisch ist sehr wichtig für mich und ich kann die Sprache nicht von meiner Religion trennen. Die beiden gehen Hand in Hand. Das geht wahrscheinlich zurück auf das alte Irisch. Das ist die Sprache, in der uns das Christentum gebracht wurde. All diese Segenssprüche waren ursprünglich in Gälisch. Ich kann nicht über meine Religion nachdenken, ohne dass mir ein Gebet in Gälisch in den Sinn kommt. Das gehört zusammen und das ist der Grund, warum ich überzeugt bin, Nachfahre einer keltischen Tradition zu sein. Für mich sind die beiden Dinge miteinander verbunden. Die gälischen Gedichte und Gebete wurden über viele Generationen mündlich weitergegeben. Als diese Sprache mehr und mehr in Vergessenheit geriet, drohte damit auch der Verlust dieses einzigartigen Schatzes. Mitte des 19. Jahrhunderts begann Alexander Carmichael, ein Beamter aus Edinburgh, durch Schottland zu reisen und die Texte zu sammeln, um sie so der Nachwelt zu erhalten. Er nannte die Sammlung Carmina Gadelica, Lieder und Gedichte gälischer Menschen. Most of what's in the Carmina Gadelica, yes, is spiritual. Das meiste davon sind spirituelle Texte. Und die meisten der Rhythmen haben eine spirituelle Verbindung, weil wir Gott immer für alles danken. Und das war auch sehr typisch. Ich tue das heute noch. Das ist das, was ich von meiner Kindheit angelernt habe. Wenn zum Beispiel mein Sohn auf dem Meer unterwegs war, würde ich nicht von ihm sprechen, ohne zu sagen, Paul, Gott segne ihn. Oder bitte Gott, begleite ihn, bevor ich weitererzähle, was ich sagen will. Im Gälischen passiert so etwas automatisch. Gestern begegnete mir ein Fremder. Ich gab ihm Essen, ich gab ihm Trinken, ich gab ihm Musik zu hören. Und im Namen der heiligen Dreieinigkeit segnete er mich, mein Haus und mein Vieh und meine Lieben. Und die Lerche sang in ihrem Lied: Oft, oft erscheint Christus uns im Gewand eines Fremden. Oft, oft erscheint Christus uns im Gewand eines Fremden. Unter den traditionellen gälischen Texten gibt es viele Lieder, die das tägliche Leben und die tägliche Arbeit begleiten, sei es die Aussaat des Getreides, die Ernte, Wäsche waschen oder trocknen. Oft werden dabei Personen oder Gegenstände gesegnet. Morrick McNeil ist Mitglied des Chors Clor na Nian, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lieder, die bei der Hausarbeit der Frauen gesungen wurden, zu erhalten. The group that I am part of is a walking song group. When the cloth was made. Die Gruppe, in der ich bin, beschäftigt sich mit Liedern, die beim Waschen gesungen wurden. Die Wäsche wurde auf einen großen Tisch gelegt. Dann war es die Aufgabe der Frauen, sie zu schlagen, um sie fester zu machen. Wenn die Wäsche vom Waschen kam, war sie ziemlich schlaff. Es war Frauenarbeit. Die Frauen sangen die Lieder in einer speziellen Art und Weise. Eine Frau sang eine Passage und die anderen Frauen, die um den Tisch herum standen, wiederholten diese. Den Anfang bildeten Lieder, die ein wenig langsamer waren, weil die Kleidung zu Beginn der Arbeit wirklich schwer vom Wasser war. Aber die Lieder hatten trotzdem einen besonderen Rhythmus. Wenn die Kleidung leichter wurde, wurden die Lieder etwas schneller. And then the songs just got a little bit faster as the cloth got lighter. Yeah. Morag McNeils Aussagen machen deutlich, dass es in der keltischen Tradition keine Trennung von Arbeit und Gottesdienst gibt. Einer der wichtigsten Aspekte keltischer Spiritualität ist die Idee, dass jedes Teil der Schöpfung von Gott durchdrungen ist. Jede Arbeit, auch das Wäschetrocknen, kann in diesem Verständnis auch eine Art Gottesdienst sein. Philip Newell geht in seinen Büchern sogar so weit zu sagen, dass jeder Mensch ein Abbild Gottes ist. Das ist für ihn wichtiger als die Betonung der Sündhaftigkeit des Menschen in der kirchlichen Liturgie. I think one of the clear implications in relation to being made in the image of God is that we need to be liberated by this obsession. Ich denke, einer der offensichtlicheren Aspekte, als Abbild Gottes geschaffen zu sein, ist, dass wir uns von dieser Besessenheit befreien müssen, wie schrecklich oder sündig wir sind. Es ist auf unserer Reise zur Ganzheit natürlich wichtig, unsere Schattenseiten zu benennen und dass wir uns unserer Fähigkeit zur Falschheit bewusst sind. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht naiv sind, was unsere Sündhaftigkeit angeht. Dass wir uns aber immer und immer wieder in Begrifflichkeiten der Sünde definieren und dass das der Anfang unserer Liturgie ist, ist sehr gefährlich. Und es schwächt die Psyche vieler Christen und Gemeinschaften bis zum Zusammenbruch. Wenn ich zu meiner Tochter sagen würde, du bist ignorant, du bist hässlich, wie wir oft unsere Liturgie beginnen, dann würde sie in der Gewissheit aufwachsen, dass sie grundsätzlich so ist und nicht etwa eine Quelle der Weisheit und dass sie schön ist. Und eine der Absichten der großen keltischen Lehrer ist die seelsorgerliche Absicht, uns in Weisheit, Gerechtigkeit und Schönheit wachsen zu lassen. Ich glaube, die Iona Community ist da sehr treffend in ihrer morgendlichen Liturgie, festzustellen, dass wir als Gottes Abbild geschaffen sind und dass dieses Abbild viel tiefer verwurzelt ist als alles, was bei uns schiefgelaufen ist. Clearly articulating that we are made in the image of God and that that image is deeper than anything that has gone wrong in us. Offen und durchaus virulent ist die letztlich unbeantwortete Frage, warum es bis heute großes Interesse an keltischen Traditionen gibt. Für Newell steht dabei die Tatsache im Zentrum, dass in den vergangenen 30 Jahren die Verletzlichkeit des Ökosystems Erde verstärkt in die Aufmerksamkeit gerückt worden ist. Nevertheless, I think that never before has there been the degree of earth awareness. Ich denke, dass es niemals zuvor so ein Bewusstsein über die Dinge gab, die auf der Erde vor sich gehen. Gegenwärtig werden wir uns mehr und mehr der Tatsache bewusst, dass alles Leben auf diesem Planeten miteinander verwoben ist. Und wir wachsen in diesem Bewusstsein. Es gibt dieses Verlangen, dass die Weisheit unserer eigenen Vergangenheit uns hilft, unsere Spiritualität mit unserer Liebe zur Schöpfung oder die Hingabe an Christus mit der Hingabe an die Erde zu verbinden. Und deshalb sind besonders in der christlichen Welt einige alte Erkenntnisse der keltischen Spiritualität noch lebendig. Aber es geht nicht darum, dass wir alle keltische Christen werden. Das wäre so absurd wie die Forderung, dass wir alle römisch-katholisch werden müssten oder presbyterianisch. Es geht nicht um diese alten Definitionen oder Grenzen und auch nicht um einen Rückschritt in die Vergangenheit. Es geht darum, einige der alten Schätze zu bewahren und das Verlangen in vielen von uns zu erhalten, Geist und Körper zu verbinden. That conserve today and conserve the deep desires in many of us to integrate spirit and matter. Philip Newells Bücher über keltische Spiritualität versuchen, das Bewusstsein zu stärken, dass wir in einer von Gott geschaffenen Welt leben. Nicht nur die uns umgebende Natur ist heilig, sondern jeder Einzelne trägt das Abbild Gottes in sich. Und das sollte Auswirkungen darauf haben, wie wir miteinander und der Umwelt umgehen. Auf der Insel Iona ist es leicht, sich verzaubern zu lassen von der Schönheit der Natur, von den rauen Küstenlinien, dem kräftigen Grün der sanften Hügel und dem unermesslichen Blau des Meeres. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie hier Mönche jahrhundertelang gelebt und gearbeitet haben, in dem Bewusstsein, Teil einer göttlichen Schöpfung zu sein. Deshalb kommen bis heute viele Besucher hierher, um spirituell aufzutanken. Wenn Sie die Insel wieder verlassen, versuchen Sie, ein Stück der Magie und der Ausstrahlung des Ortes und seiner Besucher mitzunehmen, zurück in Ihr Alltagsleben, zurück aus der keltischen Vergangenheit, in die Sie für eine kurze Zeit eingetaucht waren. Hochkreuze und Heiligtümer – keltisches Christentum heute. In SWR 2 Wissen hörten Sie eine Sendung von Markus Backenecker. Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren Internetseiten www.swr2.de/wissen. www.swr2.de/wissen. Dort finden Sie auch das Manuskript und die Sendung zum Nachhören als Podcast –